Hallo Nachtschwärmer, hallo L. Ich bin Al Bundy und gerade hier bei Charlie. Wo seid ihr, Dumpfbacken? Die sitzen ganz anständig vorm Radio oder sind unterwegs irgendwo. L, halte dich zurück, du tust den ganzen Tag sowieso nichts. Die restlichen Wochen des Jahres verkaufe ich Schuhe. Nein, wirklich. Frauenschuhe. Das musst du mir erzählen, ehrlich? Fette Frauen. Besonders, besonders fette Frauen. Weißt du, was Fett am besten kann? Fett schwitzt. Und wenn man das ganze Jahr im Schweiß der Fetten wartet, dann braucht man irgendwann Erholung. Also verstehst du, wenn ich nicht denken würde, dass ich mich hier erhole, dann würde ich eines Tages Amok laufen und alles zerstören, was mir in die Finger gerät. Gut, dann erhol dich jetzt. Ausgedrückt. Ja. Herzlich willkommen zur brutalsten Störung und hier Ihre Bestrafung. Charlie ist wieder auf Sendung. Oh, Charlie. Beschloss 1987, das Denken aufzugeben und sich ganz der Musik zu widmen. Läuft über Autobatterie. Jeden Freitag hier ab 22 Uhr. Das ist wirklich tierisch gut. Verrückt. Weihnachten, Ostern, Geburtstag, Party. Sonnenschein, Mondschein, schöner Schein. Geile Nacht, schwarzer Tag, Nacht zum Tag. Lauter, schneller, gnadenlos. Wow, was für ein geiles Programm, ey! I'm running through the woods as it's true. Your loving smile is always on my mind. I'm walking around to the morning light. I feel that my brain so full of life. Now I understand to be my virtual fly. Play. Was ist das für ein Sender? Das Beste kommt doch noch. Ich denke immer nur an das eine. Was ist das für ein Sender dann? Du hast recht, Mann. Die Show hier ist ganz hübsch schräg. Maul halten! Wie lange halten wir das noch aus? Das ist eine besonders schlechte Vorstellung. Ja, genau. Da wünscht man sich ja das Dampfradio zurück. We'll be right back. Jetzt um 0.12 Uhr machen wir Blue Box Banking Spezial. Nachtschwärmer. Letzten Freitag hatte ich eine verlost, eine Reise. Blue Box Banking präsentiert die Traumreise für Blue Box Banker. Im Partybus nach Spanien. Am 20. Oktober, also in den Herbstferien, starten ab Stuttgart einige hundert Leute in Richtung Lloret de Mar. Schon in den Bussen werden die DJs für die richtige Einstimmung sorgen. Zusteigemöglichkeiten bestehen noch in Pforzheim, Karlsruhe und Freiburg. Es empfiehlt sich, für die Reise einigermaßen Konditionen mitzubringen. Einwöchiger Dauer-Dancefloor ist angesagt. Zwei riesen Beachpartys, eine Wonder-Night in einer Großdisco und so weiter. Das Beste ist der Preis. Nur 360 Mark kostet der Spaß. Inklusive Busfahrt, Übernachtung im Doppelzimmer oder Appartement, Frühstück und allen Nebenleistungen. In allen Zweigstellen der Bayerischen Damenbank liegen entsprechende Flyer aus. Da steht alles drin, was man über die Reise wissen muss. Jeden Freitag ist die Party hier. Ab 22 Uhr. Aufregende Sache. Power Radio. It's party time, it's party time. Dance right now. Radio Regenbogen. Love. get together and we're easy gonna solve it. Wir haben 0:18 heute am Freitagabend. Hallo Nachtschwärmer. Come on, get your love. Will McCoy, here we go. Okay. Super geil. Ja, ja, ist schon gut. Ihr stört hier, ihr zwei. Ihr stört. So ein alter Sack. Trotzdem stört ihr. Ja, das rockt. Ja, ja, ja. Das ist cool. Nix ist voll Twitter. Popmusik ist doch was Schönes. Und du bist blöd! Tralala, la la la la la. The best music on the best station. Juhu! Es gibt beinhart, beinharte Action. Genug Bergstoff. Geil! Und sagen Sie nicht, wir hätten Sie nicht Bescheid gesagt. Step to the side. You better run and hide. Nein, nein, nein, nein, nein. To the side. Everybody wants to stay alive. Okay! You're loaded, yeah! Burn and mine, I'm still habe jetzt geschwinde die CD getauscht auf einen anderen Player. Der linke, der nimmt die selbstgebrannten CDs nicht so richtig an. Habe ich schon gemerkt. Oder steckst du dahinter? Schuhverkäufer, hä? Hey, jetzt komm! Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse, denn nun geht sie los, unsere Bolognese. Achtung! Naja, irgendwann werde ich mir bei dir rächen, das ist ja ganz leid, oder? Am besten rächst du dich an einer aufblasbaren Gummipuppe. Ich warte jetzt schon seit 3 Stunden und hör mir das Gedudel an, das ihr auf die Menschheit loslasst. Mann! Just joined us. You better run and hide. Mind to the side. Everybody wants to stay alive. You'd better run and hide. Mind to the side. Everybody wants to stay alive. I flex on a track, conclusion rampage. Breaking rip on point with the knife I stop for my lip. That be rolling the mad joints. So put your hands in the air. Cause there's a party over here, so grab yourself a beer. And we can get our FIFA on. I'm with it, so let me put my big brown FIFA on. I'm coming with the disco, I can flip so. I'ma drop a solo tip. Something for the honeys in the crowd. Let me hear it, so I can turn the party out till tomorrow afternoon. Cause when I crack my stills, no one leaves the room. So tell me, can you feel the mask girls coming with the FIFA, FIFA, FIFA? Die doofe Wippie-Ecke. Fahrprüfer bittet die Blondine an der dritten Kreuzung links abzubiegen. Diese hält an und sagt, eigentlich brauche ich gar keinen Führerschein. Gut, gut, gut. So kann man es auch machen. Was ist eine Blondine mit zwei Gehirnzellen? Das können manche schon schwanger. Okay, noch ein. Was ist eine Blondine mit einer Geschlechtskrankheit? Das ist eine Verteilerdose. Heute nehme ich wieder nicht mehr Rücksicht. Ich mache mich wieder absolut beliebt bei allen Blondinen. Hallo, hallo. Eine Verteilerdose ist ja unerhört. Das wird ein Skandal. Das ist ja echt Hammer. Ja, ja, ja, ja, hey! 33 Minuten Radio Regenbogen Verkehrsservice. Wir haben zurzeit keine Meldungen und wünschen weiterhin gute Fahrt. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Hallo Nachtschwärmer. Ihrem Radio meinen Sender stören. Ah, Signorina, un momento. Ja, Cappuccino e una piccolo espresso acqua bollente. Prego. Ja, danke. Aber was ist jetzt mit dem Radio? Ich habe gar keine Radio, Signorina. Was? Dann bring doch deinen Muckefuck alleine, du Gartenzwerg. Mach doch einfach mit. Attacke! Macht mit und gewinnt. Ja. Jetzt ist wieder Zeit fürs Gewinnspiel. Fünf Interpreten werden gesucht. Und das sind jetzt alles Pseudo-Interpreten. Ich will die Originale. Ah, Chartmensch, Sie glauben wohl auch, dass ich mit dieser Nummer nicht in die Charts komme. Aber Vorsicht, das stimmt nicht. Top 20, Top 20, Top 20, Top 20, Top 20. Was ist das? Das ist nicht mein Lied. Sofort aufhören. Weiter, weiter. Sofort auf damit! Weiter, weiter! Hören Sie auf damit, sonst hole ich die Polizei! Polizei, Polizei, Polizei! Fünf von den Bretten will ich wissen, aus diesem Zusammenschnitt hier. Weiter, weiter! Top 20! Top 20! Top 20! Top 20! Ja! Yeah. Oh! das war ja eigentlich ganz einfach. 0.39 Uhr. Ich habe in der Leitung den Matthias aus Bad Homburg, jetzt 31. Matthias! Ja, grüß dich. Grüß dich. Bist du auch so ein richtiger Nachtschwärmer? Ja, logisch. Radio Regenbogen ist Pflicht. Wie? Ja, freitags auf jeden Fall. Okay, und jetzt lass uns mal hören. Oh ja, da war XXL featuring Dingenskirchen. Wo war der? Steinar, ja, okay. Ja, das Gute war drin. Tim and Spoon, die Fantastischen Vier. Mark O, Sandman Dummies waren ein bisschen drin. Also ab 5, ne? Das heißt ja! Schon wieder ein Sieger hier. Das halte ich im Kopf nicht auf. Freitagabend. Nicht langweilig hier, tut mir leid. Ich suche mir eine andere Show. Mach mir keine Sperrenzchen. Schlimmer kann es nicht werden. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie Ihre Programmzeitschrift oder schalten Sie ein, ohne zu fragen. Und jetzt nicht mehr anrufen, sondern die Lauscherspitzen. Echi, das Saustark-Überraschungsjingle bitte. Saustark-Überraschungsjingle. Am Strand von Sylt, ihr roter Bikini war so stramm gefüllt. Ich hoffte so sehr, dass sie ihr Oberteil verliert. Sie beugte sich vor, ich war wie elektrisiert. Sie ließ beide Hände auf den Rücken gleiten. Gleich würde sie mir einen heißen Anblick bereiten. Sie drehte sich um, als ich sie grüßte. Da sah ich zum ersten Mal Brittas Brüste. Mit Wasser besprenkelt tanzten sie in der Sonne. Glanzvolle Pracht, dieser Anblick war eine Wonne. Ihre Brüste waren schneeweiß und vorne erregt. Ich spürte sofort, dass sich bei mir was bewegt. Sie waren der Himmel auf Erden, die Glocken von Rom. So fest, so gut in Form, ganz ohne Silikon. Sie war die Unschuld vom Strande, als ob sie's nicht wüsste. Ich war der Ohnmacht nah, denn ich sah Brittas Brüste. Hoffentlich habe ich da nichts geweckt. Es geht schon los. Ja, Bats. Hallo? Hallo? Wer ist denn da? Hallo? Mein Gott, Sie hören sich ja schlimm an. Das klingt ja furchtbar. Hören Sie mal das. Haben Sie Schmerzen? Hallo. Jetzt, ach, das ist ja, das klingt ja grauenhaft. Wissen Sie mal, Sie müssen da was machen. Das können Sie nicht so lassen. Ja? Ich hatte mal einen Fall in der Familie, also, hören Sie, ach Gott, schön, nein. Haben Sie es mal mit Vanillosan versucht? Oder sind mal ein Dampfbad? Nehmen Sie mal ein schönes Dampfbad. Das hilft, das können Sie mir glauben. Also, und dann tragen Sie jetzt vor allem bei der komischen Jahreszeit mit dieser ganzen Böe, da müssen Sie einen Schal tragen. Hallo? Hallo? Hören Sie? Also, hören Sie mal auf. Jetzt legen Sie sich mal schön ins Bett, nehmen vorher noch ein warmes Bad und rufen mich später wieder an. Hallo? Versprechen Sie mir das? Das ist ja wieder die absolute Hölle hier. In dieser Sendung werden die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Also, einschalten. Und zwar... 1, 2, 3, 4, Eckstein, alles muss versteckt sein. Bongo! Bingo, Bongo! Bingo, Bongo! Bingo, Bongo! Quicksilver. So, was haben wir jetzt? 0 Uhr 48. Na, jetzt jagt Ihnen ein Schauer über den Rücken, habe ich recht? Dass wir uns lange gefragt haben, ob wir das einem hochgebildeten und kultivierten Publikum wie Ihnen wirklich zumuten dürfen. Wir hoffen sehr, dass im folgenden Werbeblock ein Hinweis auf die kräftigende Wirkung von Knoblauchpräparaten enthalten ist. Das hoffe ich natürlich mitunter auch, dass hier kräftigende Kost dabei ist, weil das kann man sonst nicht aushalten. Ja! Hey guys! If you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000 and right on, baby! Wow! But yeah! Jetzt kommen nämlich nochmal die Termine von Charlie 2000. Und zwar für heute Abend. Da bin ich selbst, da ist nur ein Termin. Und zwar in Neuried-Altenheim. Das ist direkt bei Offenburg. An der B36. Einlass 20 Uhr, 10 Mark. Und es ist gar nicht so weit. Nachtschwer mehr. Wer von zum Beispiel von Karlsruhe kommt, eine halbe Stunde. A5, Offenburg raus, Richtung Schütterwald. Schütterwald durch, dann kommt Altenheim. Umgekehrt von Freiburg rauf. La raus, auf der B36 bleiben, bis Altenheim kommt. Vollaufbau, große Anlage, DNB, mehr Mega-Sound. Und im Kaiserstuhl Wiel, Festhalle Wiel. Dann im Elsass Ohlungen und Hunsbach. Ohlungen in der Nähe von Hagenau. Und Hunsbach direkt an der Grenze bei uns hier. Also spitz die einbalsamierten Ohren. Ruhig auf einen anderen Sender. Maul halten! Aufregende Sache, hä? Planet Love 0 Uhr 57. Wird's gleich. Kelly, dir gefällt die Gruppe so gut? Ha? Oh Mann, die Gruppe hätte ich gern als Vater meines Babys. Ehrlich? Hey! Sehe ich den Vereinigten Bandi ruf? Kannst du haben. Bandi! Spezial. Ja, na schön mal, jetzt gibt's gleich wieder aktuelles Wetter und so weiter. Ocean, soll ich mich auch ballen? Und dann bin ich wieder da. Danke, Otto, und hier sind wir noch. Das ist der liebe, gute Mann. Maximal überwältigend. Und das Wetter von hier. Es bleibt neblig, trüb, gelegentlich nieselt es. Temperaturen in der Nacht um 12 Grad, am Tage bei 15 Grad. Die weiteren Aussichten am Sonntag und Montag, wenig Änderung. Was in der Welt passiert und hier interessiert, hören Sie jetzt gleich. Regenbogen 101,1 Nachrichten. Um 1 Uhr mit Max Lehrer. Das Urteil im Solingen-Prozess ist in Deutschland mit Genugtuung aufgenommen worden. Bundesaußenminister Kinkel erklärte, damit werde deutlich, dass der Rechtsstaat Gewalt nicht hinnehme. Der türkische Botschafter Vural bezeichnete die Entscheidung des Düsseldorfer Oberlandesgerichts als richtig und abschreckend. Die vier Angeklagten waren wegen fünffachen Mordes jeweils zu Höchststrafen verurteilt worden. Der 25-jährige Markus Gartmann erhielt 15 Jahre Haft, seine drei Mitangeklagten 10 Jahre Jugendstrafe. Die Bundesregierung hat der DASA bei einem Spitzengespräch Großaufträge in Aussicht gestellt. Damit soll mehr Planungssicherheit für das Unternehmen erreicht werden. Die Höhe der Förderung wird von dem Konzern aber weiterhin als unbefriedigend angesehen. DASA-Chef Bischof verlangte zusätzlich 400 bis 500 Millionen Mark pro Jahr. Auch einen Abbau von Stellen hält er nach wie vor für erforderlich. Österreichs Parlament hat einstimmig vorgezogene Neuwahlen beschlossen. Der Antrag der konservativen österreichischen Volkspartei ÖVP über eine Auflösung des Nationalrates wurde von allen Fraktionen unterstützt. Wahltermin wird voraussichtlich der 17. Dezember sein. Die USA haben mit Nachdruck Moslems und Serben zum Einstellen der Kämpfe im Nordwesten Bosniens aufgefordert. Sie appellierten an die serbische Regierung in Belgrad, die bosnischen Serben von Übergriffen gegen die muslimische und kroatische Bevölkerung abzuhalten. Nach Darstellung der bosnisch-serbischen Militärführung hatten sich die verbündeten Moslems und Kroaten dies zur Serbenhochburg Banja Luka vorgekämpft. Auch Sponsorverträge von Steffi Graf wurden möglicherweise mit einem Unterschriftenautomaten unterzeichnet. Bei ihrer Vernehmung soll die Spitzensportlerin angegeben haben, entsprechende Dokumente noch nie gesehen zu haben. Die Mannheimer Staatsanwaltschaft wollte sich aber zu entsprechenden Meldungen noch nicht äußern. Die Zahl der Kraftfahrzeuge im Südwesten nimmt weiter zu. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Stuttgart waren am 1. Juli 1995 in Baden-Württemberg rund 6,40 Millionen Autos, Lastwagen und Motorräder zum Verkehr zugelassen. Das sind 1,6% mehr als ein Jahr zuvor. In der ersten Fußball-Bundesliga gab es zwei Unentschieden. Der FC Hansa Rostock und der VfB Stuttgart trennten sich 3:3. Bei Schalke 04 und dem 1. FC Kaiserslautern hieß es am Schluss 1:1. In der zweiten Liga besiegte Waldhof Mannheim Chemnitz 4:1. Die Begegnung MSV Duisburg VfL Wolfsburg endete 2:1 und der FSV Mainz besiegte die Spielvereinigung Unterhaching 3:1. Die Weltranglisten-10. Anke Huber hat das Halbfinale des internationalen Damentennisturniers in Filderstadt erreicht. Mit 6:3 und 6:2 besiegte die Karlsdorferin die Qualifikantin Petra Begerow aus Ludwigshafen. In der Runde der letzten vier trifft Anke Huber heute auf die Argentinierin Gabriela Sabatini. Die Zeit 1 Uhr und ganz genau 3 Minuten. Radio Regenbogen Verkehrsservice. Wir haben zurzeit keine Störungen und wünschen weiterhin gute Fahrt und gute Unterhaltung. Radio von hier, Radio von hier, Radio Regenbogen. Charlie 2000, präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Nachtschwärmer. Die heißen Scheiben aus dem Schrank. Die öden Sachen machen mich ganz krank. Gib mir den Sand, der mir den Kopf verdreht. Ich weiß genau, dass hier die Post abgeht. Ich schmeiß mal meine Hand und bin gut drauf. Der Charlie baut mich immer tierisch auf. Er weiß genau, auf was ich stehe. Ja, Charlie ist schon nicht. alles klar. Und jetzt ein Grußwort von L an alle Nachtschwimmer. Ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. L, mein Mann, verrecht es hier. Komm auf, L. Im Namen aller Bandys auf der ganzen Welt erkläre ich diese Party als für das Volk geöffnet. Yay! Muslime und Leben pur jede Woche bei 2000. Echten Bomben-Sound hier. Auf dem Fall voll ab. Ach, mach doch die Klappe zu. Ich möchte eine kleine Heute machen wir mal keinen Wunschmix. Ich hätte da nur die Flippers sonst anzubieten. Dann bin ich gerade im Heino-Mix dran, aber das ist noch nicht fertig. Nee, ich frage euch. Sollen wir mal wieder so eine richtige Deutsche Welle-Session machen? Der Best of Deutsche Welle-Zeit? Wenn ja. 0138 8000. Entscheidet, ob ihr eine deutsche Welle Sperrfunk macht. Ja! Yeah. Endeffekt steht 2/3 sind für Deutsche Welle, 1/3 dagegen. Aber weiter anrufen, ich werde das demoskopisch ermitteln. Habe ich schon lange mehr laufen lassen. Es ist so. Es ist entschieden. Wir machen jetzt Made in Germany, Deutsche Welle Spezial. Moment mal, was geht denn hier ab? Was für eine verrückte Party ist das eigentlich? Oh, der Wahnsinn! Sie wollen nie das, was sie sagen. Der Verstand wabbelt, ist es nicht so? Radio Regenbogen. Der Wahnsinn. Abschalten verboten. Hey, hier läuft ja eine Wahnsinnsparty. And I want my favorite DJ to give everybody the word. Der Wahnsinn. Immer am Rande des Abgrunds. Der Wahnsinn. How well everybody's heard about the bird. Jetzt kann die Post abgehen! Yeah. Sie sagt, you got red to the heat, ich verstehe, sie ist heiß. Sie sagt, babe, you know, I miss my fucking friends, mein Jack und Joe und Jill. Mein Funk-Verständnis, ja, das reicht zur Not, ich überreiß, was sie jetzt tun. Ich überleg bei mir, ihr Nasen spricht dafür, wäre das nicht noch Rauch? Die Special Places sind ihr wohl bekannt, ich mein, sie fährt ja U-Bahn auch. Dort singen sie, da wie ne Dumbo. Schau, schau, der Kommissar geht um. Überall wird nun erzählt, dass hier die Frauen sind. das Blech weg. Die Böppel stehen an der Bar, an der Bar, an der Bar. Warum stehen die da? Da fliegt mir doch das Blech weg. Ich sehe einen schicken schwarzen Mann, der sieht ein Mädchen und quatscht sie an. Wir machen Deutsche Welle Spezial. Er sagt, komm, steh auf, geh aufs Parkett, schüttel, was du hast, denn du bist kein Brett. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, das geht voran. Geschichte wird gemacht, es geht voran. Besetzfahren auf Inseln, vergessen macht sich breit, es geht voran. Whiskey-Glas in der Hand.

bleibt und du bist weg. Mach mir doch kein Knutschfleck, alles nur kein Knutschfleck, so ein Fleck hat nur den einen Zweck, der Knutschfleck bleibt und du bist weg. Wir warten nicht, wir starten, was immer auch geschieht. Durch Wind und Wetter klingt das wie Galicis. Das war jetzt Deutsche Welle Spezial. Wir sind auch besser noch ein Spiel. Ja. 1 Uhr und 31 Minuten. Radio Regenbogen, Verkehrsservice. Wir haben zurzeit keine Meldungen und wünschen weiterhin gute Fahrt. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Und jetzt hier. Hyper, hyper. Weihnachten, Ostern, Geburtstag, Party. Sonnenschein, Mondschein, schöner Schein. Geile Nacht, schwarzer Tag, Nacht zum Tag. Lauter, schneller, gnadenlos. All hits, all the time. Power Station. Jeden Tag freue ich mich so drauf. Durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und gar high. Die ist cool und so schräg. Ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den See. Charlie, du bist wie ein extra starker Kaffee. Charlie, Charlie 2000. Charlie, Charlie 2000. So, jetzt kommen wir auf den Teppich zurück. Jetzt machen wir unser Gewinnspiel. Oh Mann, das ist ja der schrille Wahnsinn. Da fahr ich ja nun voll drauf ab. Und jetzt kommen wir zu dem Höhepunkt. Darauf haben Sie doch schon alle gewartet. Oh, wie lieblich. Und nun unser Gewinnspiel. Wir suchen 5 in der Brille. Hey, komm mal, los geht's. Don't. wenn du Kuft denkst.